Marshal Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, kondolierte am 28. November zum Tode des Genossen Fidel Castro Roots, höchsten Führers der kubanischen Revolution, in der Botschaft Kubas in der DVJK. Er wurde begleitet von Fang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretendem Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK und Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee, sowie von Kim Ge-gan, erstem Stellvertreter des Außenministers der DVJK. In der Botschaft stand ein Blumenkranz, den Marschall Kim Jong-un zum Ableben des Genossen Fidel Castro Roots gewidmet hat. Gemeinsam mit seinen Begleitern verneigte sich Kim Jong-un in einer Minute des schweigenden Gedenkens an den kubanischen Revolutionär. Er trug sich ins Kondolenzbuch wie folgt ein: Der hervorragende Führer ist zwar von uns gegangen, aber sein Name wird mit seinen Verdiensten bei uns allen unvergessen bleiben. Mit dem Schmerz um den Verlust des großen Genossen und Kampfgefährten Kim Jong-un. Marschall Kim Jong-un sprach dem außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der Republik Kuba in der DVJK, Jesus de los Angeles Aise Sotolongo, und den Botschaftsangehörigen das tief empfundene Beileid aus. Weiter sagte er, das koreanische Volk sei zum Ableben des höchsten Führers der kubanischen Revolution, Fidel Castro Roots, in großer Trauer. Der Tod von Fidel Castro Roots bedeutet für die Parteien, Regierungen und Völker beider Länder einen großen Verlust. Genosse Fidel Castro Roots sei zwar verstorben, aber seine wertvollen Verdienste würden in den Herzen der Bürger beider Länder und in den Gedächtnissen der progressiven Menschen der Welt tief bewahrt sein und bleibende Wirkung haben. Kim Jong-un äußerte seine Überzeugung davon, dass das revolutionäre kubanische Volk den Schmerz um den Verlust seines herausragenden Führers überwinden und unter der weisen Führung des Genossen Raúl Castro Roots und getreu dem Willen des Verstorbenen zu seinen Lebzeiten auf jeden Fall eine gedeihende, ideale Gesellschaft des Volkes aufbauen und den Sieg der sozialistischen Sache erzielen wird. Der kubanische Botschafter drückte dem Genossen Kim Jong-un seinen herzlichen Dank dafür aus, die Botschaft besucht zu haben, um mit den Kubanern den Schmerz um den Tod des Genossen Fidel Castro Roots zu teilen.